Ja. Bitte schön. Guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Frau Dore, Frau Kanner. Ich würde gerne mit Ihnen Anamnesegespräch durchführen. Kursum Ablauf würde ich nach Ihren Daten erfahren. Wie heißen Sie? Ich heiße Joachim Schläfer. Joachim Schläfer, okay. Könnten Sie bitte Ihre Vor- und Nachname langsam buchstabieren? Ja, der Vorname Joa Mhm. Chim. Okay. Und der Familienname Schläfer, Schl, A Umlaut, Fer. Okay. Herr Schläfer, wann sind Sie genau geboren? Am 17.04.75. Und wie groß und wie schwer sind Sie zurzeit? Ich bin 1,83 Meter. Ich denke, ich wachse auch nicht mehr. Und 90 Kilo bin ich schwer. Das kann sich Okay. natürlich noch ändern, ja. Okay. Herr Schläfer, was führt Sie zu uns? Was für Beschwerden haben Sie? Ich habe so ganz starke Schmerzen im rechten Rückenbereich. Und das strahlt also aus bis in die Leiste und ins Genital. Und also die Schmerzen sind wirklich sehr heftig. Und also es ist schon so, dass ich mich einmal übergeben habe, weil ich das Gefühl habe, boah, ich kann diesen Schmerzen gar nichts entgegensetzen. Okay. Seit wann leiden Sie an Rückenschmerzen? Ja, das hat vor 2 Stunden hat das angefangen. Mhm. Sind die Schmerzen plötzlich oder langsam angefangen? Nee, das das ist ganz plötzlich gekommen. Mhm. Wie viele Tage sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala, wobei nur kein Schmerzen sind, welche Tage die Schmerzen entspricht? Ja. Also die sind bei 8, würde ich sagen, ja. Ja. Herr Schläfer, haben Sie Allergien gegen Schmerzmittel, Medikamente? Nee, ich habe eigentlich nur eine Allergie gegen Wespenstiche und ich habe so eine Laktoseintoleranz, aber bei Schmerzmitteln, da können Sie mir ruhig was geben, ja. Okay. Ja, können Sie bis Ende des Gesprächs die Schmerzen aushalten oder soll ich Ihnen ein Schmerzmittel verabreichen? Na, das wird ja jetzt nicht so lange dauern, ne? Ja, Was sein kann, ich natürlich. muss vielleicht mal zwischendurch auf die Toilette, weil ich ständig auf die Toilette muss. Und ach, das tut auch so schrecklich weh, wenn ich auf die Toilette gehe. Ja, wie würden Sie Schmerzen beschreiben? Sind Sie eher stechende, brennende, dumpfende? Es brennt, würde ich sagen, und es sind so, also. Im Rücken, das sind eigentlich mehr so Krämpfe, ja. Mhm. Ja. Ist Ihnen einen Auslöser dafür aufgefallen? Nee, das fing mit einmal an. Ich kann das nicht sagen, was da der Auslöser war. Ist Ihnen jetzt übel? Ja, vor Schmerzen ist mir schlecht, ja. Okay. Haben Sie schon gegen Schmerzen etwas Medikamente eingenommen zu Hause? Nee, das ist ja gerade erst losgegangen. Das ist ja noch nicht so lange. Und ich bin dann gleich hierher gekommen. Mhm. Okay. Ja, haben Sie Probleme beim Wasserlassen, Stuhlgang? Habe ich ja gerade gesagt, beim Wasserlassen, dass das so weh tut und dass ich ständig zur Toilette muss, ne? Okay. Wie oft gehen Sie zur Toilette? Ja, normalerweise ein paar Mal am Tag, aber jetzt muss ich eigentlich muss ich eigentlich ständig dahin laufen. Und da kommt immer nur so ein ganz bisschen und dann brennt das so stark. Okay. Wie fühlen Sie sich allgemein? Haben Sie Fieber, Schüttelfrost? Weiß ich nicht. Also ich habe jetzt kein Fieber gemessen. Fühlen Sie sich fiebrig, oder? Also ich fühle mich schlecht und krank, aber fiebrig weiß ich nicht. Okay. Schwitzen Sie mehr? Nee, eigentlich nicht. Mir ist vielleicht eher kalt, ja. Haben Sie Probleme beim Fußauftreten? Fühlen Sie sich Kribbelgefühl in den Beinen? Nein, das habe ich nicht. Okay. Haben Sie schon mal solche Beschwerden gehabt? Nein, das kenne ich überhaupt nicht. Erstmal. Okay. Ja, Herr Schläfer, haben Sie Probleme mit dem Atmen, heißen? Nein, ich habe nur diese Rückenschmerzen, nicht? Und diese Schmerzen bei der Toilette. Ja, wo sind die meisten genau? In Lendenwirbelsäulebereich? Nein, eher so auf der rechten Seite. Auf der rechten Seite, oberhalb von der Hüfte, würde ich sagen. Haben Sie keine Schüttelgangprobleme? Durchfall? Nö, oder? Das ist eigentlich normal, ja. Okay. In der letzten Zeit haben Sie ungewollte Ab- oder Zugenommen? Nö. Das ist immer stabil eigentlich. Okay. Ja, ich möchte wissen über Ihre Vorerkrankungen. Leiden Sie an irgendwelche Vorerkrankung? Ja, also mein Hausarzt hat nun mal festgestellt, dass ich so ein bisschen hohen Blutdruck habe. Ne? Seit wann leiden Sie daran? Ach, seit vor 4 Jahren hat man das festgestellt. Und jetzt nehme ich immer so Tabletten. Das heißt Diltia 1090, dann nehme ich eine morgens und eine abends und ja, ich hoffe mal, dass es damit jetzt okay ist. Und sonst noch was? Ja, dann habe ich noch so Berufskrankheit eigentlich. Ich habe immer wieder so Sehnenscheidenentzündungen im rechten Arm und da trage ich halt, wenn das gerade unangenehm ist, eine Orthese. Und zurzeit ist es gerade wieder so seit einem Monat, dass es wieder schmerzhaft ist. Ja, wurden Sie schon mal operiert? Nee, eine Operation hatte ich noch nie. Okay. Sie nehmen regelmäßig Nordiltezam-Tablet gegen arteriellen Bluthochdruck und nehmen Sie andere Medikamente? Ja, also wenn das mal mit den Schmerzen zu sehr ist, in dem Arm, ich muss ja irgendwie weiter arbeiten, ne? dann nehme ich auch mal Diclofenac oder Novalgin. Ne? Aber nicht regelmäßig. Okay. Sind Sie vollständig geimpft gegen Kindheitskrankheiten und gegen Corona? Gegen Kinderkrankheiten? Ja, ist ja schon lange her, aber ich glaube, da habe ich alle Impfungen, die man so brauchen kann. Und gegen Corona bin ich auch geimpft. Ja, klar, 3-mal. Sie haben Laktoseintoleranz und Sie haben Allergien. Sie haben ein Werkstoff erwähnt. Gegen Wespenstiche bin ich allergisch. Gegen Wespenstiche. Okay. Wie äußert sich die Allergie gegen Wespenstichen? Ja, also ich bin da tatsächlich einmal umgekippt, ne? Also Okay. da habe ich richtig einen Schockzustand bekommen. Deswegen muss ich eigentlich da sehr aufpassen, ne? Okay. Was bei meinem Beruf eigentlich schlecht ist, weil ich nämlich als Bäcker arbeite. Und da ist natürlich das Risiko, dass in der Backstube sich mal eine Wespe verirrt, ist schon groß, ne? Ja, natürlich. Rauchen Sie Haarschlepper? Oh, seit 5 Jahren rauche ich nicht mehr. Aber früher habe ich ordentlich geraucht, ja. Ja, das freut mich. Sie haben eine gute Entscheidung getroffen, mit dem Rauchen aufzuhören. Wie viele Zigaretten rauchen Sie vorher? Oh, ich habe ein Päckchen am Tag schon geraucht, ja. Wie viel Jahre haben Sie geraucht? Ja, das waren gut 20 Jahre. 22 Jahre habe ich geraucht, ja. Okay. Trinken Sie regelmäßig oder gelegentlich Alkohol? Ja, so am Abend vorm Schlafen gehen trinke ich so 2, 3 Gläser Bier, ja. Täglich, meinen Sie? Ja, das ist so ziemlich regelmäßig. Und ja, seit wann trinken Sie Alkohol? Ach ja, wann fängt man damit an? Früher habe ich natürlich mehr getrunken als junger Mann. Das, was ich so mit 17, 18, 19 hat man mehr getrunken. Aber oh, seit ich in der Ausbildung bin, kann ich mir das ja nicht mehr erlauben, weil ich immer früh aufstehen muss. Aber ja, vielleicht jetzt so seit ich 20 bin, vielleicht so ungefähr. Okay. Herr Schlepper, ich möchte wissen, ja, nehmen Sie bitte die Frage nicht persönlich. Haben Sie Kontakt mit dem Drogen? Haben Sie schon mal probiert? Mit Drogen? Nein, das Ja. habe ich noch nie probiert. Leben Ihre Eltern noch, oder? Ja, die leben beide noch. Sind Sie gesund? Ja, nicht so ganz. Also mein Vater, der hat so eine Gefäßerkrankung und hat also ein offenes Bein und dem ist die rechte Großzehe abgenommen worden. Aber also im Augenblick, naja, kommt er so zurecht, sage ich mal. Und meine Mutter, die ist ja relativ gesund, die hat Probleme mit der Wirbelsäule, die hat so eine Verkrümmung von der Wirbelsäule. Und dadurch hat die halt oft mal Schmerzen. Ja, Ihre Mutter hat vielleicht Bandscheibenvorfall, oder? Was hat sie? Bandscheibenvorfall? Nee, die hat eine verkrümmte Wirbelsäule. Verkrümmte Wirbelsäule, okay. Sind Ihre Eltern Bluthochdruck, Blutzuckerkrankheit bekannt? Nicht, dass ich wüsste. Okay. Haben Sie Geschwister vielleicht? Nee, ich habe keine Geschwister. Sind Sie Einzelkind? Ja. Wie ist Ihr Familienstand? Ich bin verheiratet, aber ich lebe getrennt von meiner Frau. Sind Sie schon seit Trennungsjahr, oder? Ja, also wir leben getrennt und ja, Scheidung steht natürlich irgendwann an und die Kinder sind bei meiner Frau. Wie viele Kinder haben Sie? Drei. Drei, ja. Sind Sie gesund? Die Kinder sind Ihre gesund, Kinder? ja. Das freut mich. Zur Zeit leben Sie alleine. Zurzeit lebe ich alleine, genau. Okay. Was machen Sie beruflich, Herr Schlepper? Ja, ich bin selbstständig, ich habe eine eigene Bäckerei und arbeite auch im Betrieb selber mit. Okay. Haben Sie Stress bei der Arbeit? Natürlich, wer hat keinen Stress bei der Arbeit? Selbstständige haben immer Stress und Ja, müssen viel immer viel Belastung. organisieren. Ja, das ist schon nicht einfach heutzutage. Okay. Ja, ich hätte noch ein paar Fragen. Ja, Sie haben brennende Schmerzen beim Masturbieren. Wie sieht Ihr Urin aus? Getrübt, Ja, da blau? sagen Sie was. Ja. Das ist mir aufgefallen, dass da so ein bisschen blutige Spuren drin sind. Blutiges. Okay. Haben Sie geschwollene Beine bemerkt? Das ist mir nicht aufgefallen, nö. Okay. Ja, Herr Schleffer, ich habe alle wichtigen Fragen gestellt. Möchten Sie noch etwas hinzufügen? Na, ich möchte jetzt nur wirklich ganz gerne, dass irgendwie, dass Sie möglichst schnell mir sagen, was da los ist und dass Sie was gegen die Schmerzen machen können, ne? Ja, ich vermute, Sie leiden an ja, Nierenstein oder Harnwegsinfekt, aber ich brauche ein paar Untersuchungen, um Ihre Diagnose festzustellen. Ich werde die körperliche Untersuchung danach ja, jetzt gleich Ihnen ein Schmerzmittel geben. Das ist gut, ja. Danach wir werden ein paar Untersuchungen durchführen. Ja, je nach den Ergebnissen von Untersuchung würde ich Ihre Diagnose Ihnen sicher sagen. Okay, das klingt doch nach einem guten Plan. Ja. Muss ich denn hier bleiben? Ja, ich komme Ihnen gleich zurück. Ja, Sie warten im Wartezimmer mich. Ich komme Ihnen gleich. Okay, danke schön. Haben Kollegen andere Fragen? Ja, da fragt jemand, ob mir übel war. Das hat sie gefragt und ich habe das bestätigt. Der Patient hat ja gesagt, er hat sich übergeben, weil er solche Schmerzen hat, ne? Und also natürlich ist ihm dann auch schlecht, ja. Hat noch jemand eine andere Frage? Sind die Schmerzen dauerhaft da oder gehen sie auch wieder weg? Das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, sie pulsieren so ein bisschen. Sie sind Krämpfe. Das sind krampfartige Schmerzen. Haha, gute Frage. Also, ich vermute jetzt mal, dieser Patient trinkt viel, weil der bei der Arbeit ja in sehr heißen Räumen unterwegs ist. Er trinkt wahrscheinlich viel Wasser. Vielleicht ist er auch nicht immer dazu gekommen. Fieber hat sie gefragt, Ja. weiß er nicht, er fühlt sich nicht fiebrig. Ihre Wasserlassen riechende? Rie Das riecht, ist mir nicht aufgefallen, dass das anders riecht. Okay. Können wir anfangen, Arsatzgeschirr? Ja. Okay, gut. Guten Tag, Frau Oberärztin. Ich würde gerne Ihnen einen neuen Patienten, Herr Schläfer, vorstellen. Hätten Sie kurz Zeit für mich? Ja, natürlich. Ja, Herr Joachim Schläfer ist 75 Jahre alt, 1,83 Meter groß und 90 Kilo schwer. Herr Schläfer stellte sich bei uns wegen vor 2 Stunden plötzlich aufgetretener, krampfartiger, pulsierender, brennender Schmerzen im rechten unten Lendenwirbelsäule Bereich mit Ausstrahlung in Leistenbereich. Und ja, Herr Schläfer berichtet, dass die Schmerzen von Nausea mit Emesis begleiten wurden. Und ja, die Fragen nach Fieber und Schüttelfrost wurden verneint. Die vegetative Anamnese war unauffällig. Herr Schläfer klagt über Dysurie und ja, fünfmalige täglich Polakuri. Und ja, Herr Schläfer ist vollständig geimpft. Er hat Allergien gegen Wespenstechen und mit Anaphylaxie reagiert darauf. Und ja, er ist Raucher, Ex-Raucher. Vor 5 Jahren hat er mit dem Rauchen aufgehört. Er hat früher 22 Jahre ein Päckchen geraucht. Und ja, es ist bei ihm arterielle Hypertonie bekannt seit 4 Jahren. Und dagegen nimmt er Diltiazem 90 Milligramm Tablet zweimal täglich ein. Und ja, bei Bedarf nimmt er Diclofenac oder Novalgin-Tablet gegen Zehenentzündung. Manchmal wegen einer Zehenentzündung? Ja, Zehen. Sehnenscheidenentzündung. Der hat im rechten Arm hat eine Überanstrengung, ne? Ja. Ich habe verstanden. Ja. Und er benutzt manchmal Orthose. Es sind keine Operationen bei ihm bekannt. Und ja, in der Familienanamnese ist es erwähnenswert, dass sein Vater hatte offenes Bein gelitten. Und ja, mit einer Operation behandelt werden. Und seine Mutter leidet an, ich glaube, Lordose. Skoliose. Skoliose. Skoliose und ja, es ist keine mehr Vorerkrankungen bekannt und er ist Einzelkind. Er ist zurzeit im Trainingsjahr. Er hat 3 gesunde Kinder. Seine Kinder lebt ihrer Mutter. Und ja, er ist Besitzer einer Bäckerei und er hat viele Belastung und Stress bei der Arbeit. Ja, meine Verdachtdiagnose lautet Urolithiasis. Als Differentialdiagnostisch kommen ja, Appendicitis, Divertikulitis in Betracht. Zur Abklärung, meine Verdachtdiagnose würde ich erst den Patienten körperlich untersuchen. Worauf achten Sie bei der körperlichen Untersuchung? Bei der körperlichen Untersuchung erwarte ich bei Urolithiase ein Klopfschmerzen im rechten Flankenbereich. Und ja, bei Appendicitis können eine Abwehrspannung vielleicht im Bauchbereich finden. Mhm. Ja, was finden wir möglicherweise in Bezug auf die Nieren noch? Mhm. Weil er ja ständig auf die Toilette muss. Ja, Glob-Vesikul, wie kann ich auf Deutsch sagen? Ja, im Pubikbereich kann ich ein Druckdolanz wegen Reste haben. Ja, die Blase steht hoch, ne? Aha, ja. Ja? Okay. Glob-Blasen, oder? Also ich kenne nur den Begriff Blasenhochstand. Jetzt, ich weiß nicht, ob das dasselbe ist. Ja, wie Türkisch sagen wir Glob-Vesikal, aber ich kann ja dann wieder. Dankeschön. Vielleicht kann das ja von den Kollegen gleich einer korrigieren. Hm? Ja, was machen Sie denn weiter an Untersuchungen? Ja, ich werde großes Blutbild, Entzündungswerte, Urinprobe, gegebenenfalls Abdomenübersicht, Röntgenaufnahme, zwei Ebene. Wobei, was machen Sie erst vor der Abdomenröntgenaufnahme? Was machen Sie erst? Ja. Abdomensonographie würde genau, ich ja. Und was erwarten Sie da? Ja, bei der Urinprobe erwarte ich Leukozytorie, Erythrozytorie. Ja, nee, ich meinte jetzt bei der Abdomensonographie. Abdomensonographie, es ist nicht einfach, ein Stein darzustellen. Mhm. Wenn ja, der Stein groß ist, können wir mit der Sonographie darstellen. Finden, ja. Aber was können wir unter Umständen sehen? Ja, vielleicht können wir eine Erweiterung in Harnleiter und Hydronephrose zeichnen. Ja, bei ganz Grün. Genau. Das war es, was ich. Ja, genau. Das war es. Hm, sehr gut. Okay. Mhm. Ja, bei Urinprobe habe ich schon erzählt. Bei Harnwegsinfektion kann es ihre Entzündungswerte erhöht sein. Sollte ich meine Verdachtsdiagnose bestätigen, würde ich bei ihm starkste Schmerzmittel regelmäßig geben, gegebenenfalls ein Spasmolytika einleiten. Mhm. Ich empfehle bei den Patienten viel Wasser trinken und wenn es wegen Nausea nicht möglich ist, kann ich einen Zugang legen und eine Flüssigkeit einleiten. Flüssigkeitszufuhr über venösen Zugang. Mhm. Und das ist vielleicht auch nicht schlecht für die Schmerzmittel, ne, wenn man einen venösen Zugang hat. Mhm. Ja? Ja, natürlich. Mhm. Gegen Nausea würde ich ein Antiemetika geben. Mhm. Ja, ja, normalerweise die Nierenstein kommt spontan in Blasen und braucht man keine besonderen Eingriffe. Aber wenn es Stein groß ist, kommt eine Schutzwellentherapie in Frage. Genau. Ja, sehr gut. Mhm. Und ich habe hier noch einen Eingriff, der denkbar wäre für die Ableitung, wenn da mehr Steine sind oder mehr kleine Steine, dass man eine Harnleiterschiene anlegt. Mhm. Er hat ein einzige Attacke, deswegen. Das wäre, wenn es rezidivierend käme, ne? Ja. Ja, würde man das machen. Okay, gut. Ja, und die Therapie richtet sich natürlich nach der Größe, wie groß der Stein ist, ne? Das ist klar. So, wenn der nicht so groß ist, kann man davon ausgehen, dass der mit konservativen Methoden abgeht und dass man dem halt nur ordentlich Flüssigkeit geben muss und natürlich Schmerzmedikamente, damit er das aushält. Ne? Ja, gut, dann untersuchen Sie bitte Herrn Schläfer gründlich und erzählen mir, was dabei rausgekommen ist. Und ja, dann bin ich gespannt, wie es dem Patienten am nächsten Tag geht. Ja, gut. Gut Alles geht. klar. Ja, gut, wer möchte noch was sagen dazu? Das ist gut. Ja, ja. Aber Pollak Deutsch Pollak Sürü. Polakisori, genau. O Fenesbein nicht Ulcus cruris. Ja, genau. Und da haben Sie auch irgendwie eine komische Formulierung genommen. Er hat ja gesagt, der Vater hat eine Gefäßerkrankung und er hat ein offenes Bein und ihm ist eine Großzehe abgenommen worden. Und da haben Sie gesagt, die Großzehe haben Sie nicht erzählt. Sie haben nur gesagt, er hat ein offenes Bein und er ist operiert worden. Ja. Ne? Da war die Formulierung nicht so ganz astrein. Und zum Glück haben Sie nachher noch was Schönes gesagt. Und zwar in der Beschreibung. Der Patient hat jetzt den Begriff der Flanke nicht erwähnt. Er hat gesagt, es tut mir im rechten Rücken weh, oberhalb von der Hüfte. Ja, so, ich hab das extra nicht das Wort gesagt, weil es sonst so eindeutig ist, wo das hingeht. Ja, und dann haben Sie gesagt, im Lendenwirbelbereich. Das stimmt natürlich nicht so ganz, sondern das liegt ja höher, deutlich höher. Ne? Und nachher haben Sie aber, haben Sie irgendwann den Begriff des bei der angekündigten Untersuchung, da haben Sie dann gesagt, ich gucke, ob da ein Flankenschmerz da ist. Ja, also ich denke mal, der Begriff ist sicherlich, der muss fallen in dem Zusammenhang, ne? Zur Lokalisation. Also Schmerzen in der rechten Flanke. Ich weiß nicht, ja, Ausstrahlung haben Sie gesagt, das erinnere ich mich. Jetzt muss ich gucken, was hatte ich noch? Sie haben gesagt, Inguinalbereich, oder? In Vielleicht. die Leiste und im Genitalbereich, Ja, ne? Genitalbereich. Mhm. Ja. Aber das waren eigentlich auch die Sachen, die mir aufgefallen sind. Sie machen ein paar Grammatikfehler, weiß ich aber jetzt nicht mehr alle so. Aber man kann sie sehr gut verstehen. Sie sprechen schön ruhig. Und das ist nie irgendwas, was den Sinn entstellt. Ja? Es ist nicht ganz exakt, wie gesagt, von der Grammatik. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt ein großes Problem ist, weil man sie sehr gut versteht und weil sie auch alles verstehen, was die Leute ihnen sagen. Ne? Ja, Ha? ich habe Probleme mit der Grammatik immer. Ja, Ja, manchmal stimmen die Artikel nicht, ne? Mit dem Grammatik, mit der Grammatik. Ja. Aber das ist natürlich was man hier jetzt nicht aufarbeiten kann. Da müssen wir jetzt hoffen, dass die Prüfer darüber weggucken einfach, ja. Aber ich denke mal, das führt nicht zu gravierenden Verständnisproblemen. Und insofern denke ich mal, kritisch könnte das werden, wenn Sie in die Situation kommen, jetzt im Beruf tatsächlich, dass Sie selber Arztbriefe schreiben müssen, ja, oder einen schriftlichen Bericht machen. Da ist das natürlich immer ein bisschen, besser, wenn man sehr exakt in der Grammatik formuliert. Ja, beim Aber Schreiben Bitte? Beim Schreiben achte ich auf Grammatik mehr, weil ich habe... Das ist einfacher. Ja, das geht langsamer, ne? Klar. Ja, ja. Gut. Nein, aber, also wie gesagt, was ich sehr angenehm fand, dass sie sehr ruhig und unaufgeregt irgendwie das Gespräch geführt haben und so eigentlich sich nicht haben aus der Ruhe bringen lassen. Das fand ich ziemlich gut.